بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich grüße euch, liebe Brüder, liebe Schwestern, für unseren heutigen Vortrag. Wir haben wenig Zeit für so ein wichtiges Thema. Inshallah ta'ala, bevor wir anfangen, nehmen wir mal ein bisschen Segen von den Worten Allahs. Und so ist das meine Weise, dass wir immer die Sitzung mit Al-Quran anfangen, damit wir die Geschenke bekommen, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns versprochen hat, wenn die Leute sich zusammen treffen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns innere Ruhe, seine Barmherzigkeit. Er schickt Engel, die uns umkreisen, und er erwähnt uns subhanahu wa ta'ala. Ich lese inshallah ta'ala ein Teil von Surat Nisa, was mit unserem Thema zu tun hat, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Ayaten sind von 59, Vers Nummer 59 bis 70. Und der Sheikh Khalid Nitardi wird inshallah ta'ala von seiner eigenen selbstgeschriebenen Übersetzung uns lesen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. O, die ihr glaubt, gehorcht Allah und hört auf den Propheten und auf jene von euch, denen Leitung und Befehl gegeben. Und wenn ihr uneins und verschiedener Meinung seid in einer Sache, dann legt sie vor Allah und den Propheten, so wahr ihr an Allah und an den jüngsten Tag nur glaubt. Gerechter ist dies so für euch und auch am besten zu entscheiden. Siehst du denn nicht jene, die dahingehen und erklären, dass sie glauben, was dir jetzt hier vom Koran geoffenbart und gleichfalls, was schon vor dir von Allah hinabgegeben wurde, und die dann trotzdem hin zu den Verführern, den Taruten laufen und wollen, dass diese zwischen ihnen Recht entscheiden mögen, entsprechend anderen von den Taruten aufgestellten Regeln. Und dabei wurde ihnen doch befohlen, abzustehen von den Taruten und sich von ihnen loszusagen. Ja, wahrlich sucht ja der Schaitan, sie weit vom rechten Wege abzuführen. Und wenn sie aufgerufen werden, kommt her zu dem, was uns Allah hier offenbarte, zum Koran, und kommt doch zum Propheten, dann siehst du diese Heuchler eilig sich zur Seite wenden und dir den Rücken kehren. Wie anders aber dann, wenn ihnen Unglück widerfährt durch ihre eigenen Übeltaten. Gleich siehst du sie dann angelaufen kommen und hörst sie dann Allah als Zeugen rufen und dir schwören, allein zum Besten wollten wir nur handeln nach Frieden und Versöhnung geht nur unser Streben. Von diesen weiß Allah sehr wohl, was sie in ihren Herzen zu verbergen suchen. Drum lass sie gehen, doch mahne sie und sprich zu ihnen klare, warnend Worte, auf dass sie diese sich zu Herzen nehmen mögen. Alle unsere Boten und Propheten schickten wir ja nur, auf dass die Menschen ihnen folgen und gehorchen mögen, mit Erlaubnis von Allah. O, wollten sie doch nur zu dir, Mohammed, kommen, wenn sie mit Sünde sich beladen haben, und wollten sie doch nur Allah dann um Vergebung ihrer Sünden rufen, und würde der Prophet dann auch noch für sie bitten, so wird Allah ja wahrlich freudig ihnen immer wieder auch vergeben, und immer wieder würden sie ihn voll Erbarmen finden. Nein, bei deinem Herrn, nicht eher sind sie wahrhaft gläubig, bis dass in allen ihren Streitigkeiten sie dich nur zur Entscheidung rufen. Und wenn du dann entschieden hast, im Herzen keinen Widerspruch dagegen tragen, sich vielmehr ganz dir unterworfen haben. Wahrlich, wenn wir jetzt und hier befehlen würden, tötet euch doch selbst und eure eigenen Leute oder zieht aus euren Häusern aus, um anderen Ort zu leben, so würden ja nur wenige von ihnen diesem Aufruf folgen. Wollten sie jedoch so handeln wie befohlen, weit besser wird es für sie sein und würde sie im Glauben festigen und ihnen große Kraft auch geben. Und wahrlich, wahrlich herrlich und gewaltig Lohn, den würden wir von uns gewähren, und geraden Weges wollten wir sie führen. Denn wer Allah gehorcht und dem Propheten, die werden einst mit denen sein, die Allah erhoben hat in Gnaden, mit den Propheten und den Wahren, den Blutszeugen und Gerechten, die da reinen Glaubens waren. Sag, kann denn jemand bessere als diese zu Gefährten haben? Dies sind die großen Gnaden, wie sie allein nur von Allah vergeben werden. Und wahrlich ist Allah als Wisser aller Dinge ja Genüge. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد ونشهد أننا نتبع نبيك ونؤمن به ونؤمن بأنه بلغ رسالتك والله wir bezeugen, dass du der einzige Gott, der anbetungswürdig ist. Du hast allein Recht angebetet zu werden. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns als Gesandter von dir gekommen ist. Er kam mit deinen Worten und er hat seinen Auftrag zu Ende erledigt mit der besten Art und Weise. Liebe Brüder, liebe Schwestern, unsere Sitzung heute geht um unsere Geliebten. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir möchten diese Liebe kennen. Was heißt diese Liebe für uns? Was sind die Merkmale von dieser Liebe? Wie haben die Sahaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam geliebt? Wie haben sie das in Handlungen gezeigt, dass sie ihn geliebt haben? Und fragen wir uns auch in diesem Vortrag, lieben wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam richtig? Lieben wir ihn? Heute treffe ich mit euch erstmal eine Vereinbarung, bevor wir anfangen. Der diese Vereinbarung nicht akzeptiert, er soll sagen, ich, dann hatte er hier nichts zu suchen. Diese Vereinbarung heißt, wenn du Muhammad sallallahu alaihi wasallam hörst, dann sag sallallahu alaihi wasallam. Das ist meine Bedingung. Also, Insha'Allah ta'ala, ohne Zweifel, nehmen wir alle diese Bedingung an und mit Freude sogar, dass wir über Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen. Und bei jedem Gebet, was du für ihn machst, passiert Folgendes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, derjenige, der für mich As-Salat al-Nabi 10-mal morgens und 10-mal abend machst, für den ist meine Fürsprache sicher. Sicher! 100%ig! Und nicht nur. Derjenige, der Salat al-Nabi macht, Allah subhanahu wa ta'ala lobt ihn vor den Engeln. Und er segnet ihn. Liebe Brüder, liebe Schwestern, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist für uns, für unser Leben, wir Muslime, denn gehört diese Liebe gehört zu den Fundamenten des Imans. Ohne diese Liebe bist du gar nicht Muslim. 100% ist sicher. Ohne die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bist du kein vollkommener Mu'min. Erst wenn du diese Liebe verinnerlichst und aussprichst und in Handlungen und in Taten umsetzt, dann heißt du ein Gefolgsmensch von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir erwähnen den Propheten sallallahu alaihi wasallam jeden Tag mindestens zählt mal wie viel, damit ihr wisst, wie wichtig das für uns ist. Beim Adhan 5-mal, bei Iqama 5-mal, aber doppelt, hein? Das heißt 10, 10, 20. Und dann beim Gebet 5-mal wieder doppelt. Mit Salat al-Nabi. und nicht nur und nach jedem Gebet und bei den Handlungen, die wir tun, immer Salat al-Nabi, sallallahu alaihi wasallam, damit, und das heißt in unserer Religion, dass das eine der wichtigsten Grundlagen, die fest verankert werden in unseren Herzen, die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und dass wir ihn gedenken. Guckt mal, wenn jemand Autohändler ist, ich kenne ein paar Autohändler, und fragt mal ihre Frauen zu Hause, wie die Autohändler sind, das ist nur ein Beispiel. Fragt mal die Frauen von den Autohändlern. Die ganze Zeit ist er mit Autos beschäftigt. Was ist das? Hm? Und Internet? Da und da? Was Baujahr und neue Autos? Das, das? Er ist verrückt. Er erwähnt die Autos immer. Und deswegen ist das seine Hauptbeschäftigung. Und deswegen er kann alles geben, um das zu erreichen. Und deswegen erwähnen wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr als die Autos. Und mehr als unsere Beschäftigungen, die wir tun, der Prophet sallallahu alaihi wasallam muss jeden Tag von den Muslimen erwähnt werden und dass man an ihn denkt. Und die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, wenn wir wissen, was Allah ta'ala über die Liebe zu dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagt, und derjenige, der sich verzögert, die volle Liebe zu geben, was für eine Bedrohung hat Allah Ta'ala in Surat Tauba, die Vers 24, was für eine Bedrohung für diejenigen, die sich verzögern und die Liebe zu den Dingen des diesseitigen Lebens höher stellen, nur höher stellen als die Liebe zu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, eine starke Bedrohung. Allah Ta'ala sagt, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Eine gewaltige Bedrohung, wenn es um die Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht. Allah sagt, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sprich und sag ihnen, wenn eure Eltern, eure Väter und eure Kinder und wenn eure Geschwister, Brüder und eure Frauen und eure Verwandten und eure Gelder, die ihr durch Handeln bekommen habt, und wenn ihr und wenn auch eure Häuser, die ihr habt, wenn alle diese Dinge für euch, lieber sind als Allah und seinen Gesandten und als der Dschihad fi sabilillah, dann wartet ab. Es klingt ganz, ganz schrecklich, ganz bedrohlich. Wartet ab. Genauso wie Allah Ta'ala sagt, Kalla sawfa ya'lamun. Keineswegs, sie werden es erfahren. Er sagt nichts. Keineswegs, sie werden es erfahren. Allah sagt, dann wartet mal ab, bis Allahs Befehl auf euch kommt. Paff! Weißt du, was diesen Satz heißt? Wenn du von jemandem Angst hast und er kommt zu dir, er sagt dir, warte mal, er bedroht dich und er sagt dir, erwarte von mir was Schlimmes demnächst. Kannst du schlafen? Kannst du nicht. Allah, der allmächtige Gott, sagt uns, wenn alle diese Dinge für euch, für eure Herzen lieber sind, nur ein bisschen Stufe, eine Stufe höher in der Liebe, als die Liebe zu Allah und zu seinem Gesandten und zu dem Dschihad fi sabilillah, dann wartet ab, bis Allahs Befehl auf euch kommt. Plötzlich. Von daher, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber was heißt das, die Liebe? Es gibt zwei Arten von Liebe. Es gibt Mahabbatu al-Jibiliyya, das sogenannte, die natürliche Liebe, die man in seinem Herzen hat. والمحبة الاختيارية. Das ist die Liebe, die man erstrebt und die, wonach man sucht und was man selber von sich aus wählt und sich entscheidet, diese Liebe zu haben. Die erste Liebe ist, darüber sprechen wir gar nicht. Jeder liebt seine Mutter, jeder liebt seinen Vater, das ist alles. Deswegen als Umar ibn al-Khattab mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelaufen ist, Hand in Hand, oh, Umar fühlt sich gut, oh mein, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam fasst mich in Hand, Hand in Hand, und er sagt, oh, ich liebe dich, ya Rasulallah, wallahi inni uhibbuka, ya Rasulallah, wallahi, ich liebe dich, ya Rasulallah. Und er sagt ihm nicht nur, bei Allah, والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من مالي ومن ولدي. Du bist für mich sogar lieber als mein Geld und mein Besitztum. Außer von mir selbst. Er redet jetzt über die natürliche Liebe. Er sagt ihm, la ya Umar. Nein, o Umar. Erst, keiner wird den vollkommenen Glauben erreichen. Erst, wenn er mich mehr als seine Kinder und als sein Besitztum und als sich selbst liebt. Er sagt ihm, jetzt, ja Rasulallah, jetzt bist du für mich der Geliebteste, was es überhaupt gibt. Hier hat er eine andere Art von der Liebe, nicht mehr diese natürliche, sondern eine Liebe, die er erstrebt hat, die er selber gewählt hat und er sehnt sich danach und er macht das auch und die Liebe ist auch bei ihnen wirklich, wirklich verwirklicht. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde sehr, sehr geliebt von den Leuten, die ihn wirklich richtig geschätzt haben. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Rahma, Muhdat, eine Barmherzigkeit für die ganze Welt. Amr ibn al-As erzählt uns in einem authentischen Hadith. Er sagt, immer wenn ich Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sehe, er lächelt mich an. Immer. Und natürlich, er geht nach Hause, oh, heute hat mich sogar der Prophet fünfmal gelächelt, angelächelt. Oh, mit der Zeit immer, sagt immer, wenn ich ihn sehe, er lächelt mich an. Auf einmal hat er sich selber eingebildet oder sich vorgestellt, er hat gedacht, ah, das ist ein Zeichen, dass er mich liebt. Und dass er mich sogar mehr als die anderen liebt. So kam, er träumt. Ja? Aber Muhammad sallallahu alaihi wa sallam liebt ja. Er liebt seine Gefährten. Aber jetzt, es geht um mehr Lieben. Dann auf einmal bin ich einmal zu ihm gegangen. Ich sage ihm, O Gesandte Allahs, ja Rasulallah. Man ahabu nasi ilayk. Er freut sich an dem Tag und sagt, heute bekomme ich mal ein Zeugnis. Wen liebst du von den Menschen am meisten? Er sagt ihm, Aisha. Erstmal, er sagt, Gott sei Dank. Er redet jetzt über seine Frau. Nein, nein, nein, ich meine von den Männern. Alhamdulillah, bis jetzt ist er ruhig, er denkt. Nein, nein, nein, nein. Ja, ist ja gut. Ich meine von den Männern. Er sagt, Abu, ihr Vater. Er sagt, und dann wer noch? Er sagt, Umar. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich ihm gesagt, wer noch, mein Name kann nicht mehr. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut. Und deswegen müssen wir die erste Station, erste Haltestelle bei Abu Bakr Siddiq und seine Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eine wunderbare Liebe, die wir gar nicht in den Liebesgeschichten finden. Egal, was sie übertreiben. Alles, was, wie sie die Liebe beschreiben. Wallahi, du findest in der Geschichte keine einzige schöne, so schöne Beschreibung für die Liebe zu einer Person wie die Liebe von dem Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Gebt mir mal für kurze Zeit eure Ohren und eure Herzen und passt auf. Hier gebe ich euch meine zweite Bedingung und eine zweite Vereinbarung, sonst können wir bitte nicht weitermachen. Dann können wir nach Berlin zurück. Zweite Vereinbarung. Ich bin hier nicht gekommen von Berlin, damit ich euch Geschichten erzähle. Och, schön, schön, schön. Und dann geht ihr weg. Nein, das ist nicht mein Ziel. Diese Geschichten, die wir erzählen, sie sind nicht hier Geschichten, Erzählung und Märchen, sondern das sind Briefe für euch. Das sind starke Briefe zu eurem Verstand, zu eurem Iman, damit ihr danach handelt und damit ihr wisst, wo ihr liegt und was ihr noch braucht und wie ihr diese Stufe erreicht. Akzeptiert? Alhamdulillah. Obwohl ihr seid alle... Akzeptiert, inshallah? Alhamdulillah. Mashallah, sehr gut. Dann kommen wir zu Abu Bakr as-Siddiq, der Geliebte zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ihr wisst ja, bei der Auswanderung, Muhammad s.a.w. musste auswandern. Ja? Und dann geht er, jeder wartet. Muhammad s.a.w. wird einen Begleiter unbedingt nehmen. Wer soll das haben? Wer soll diese Stufe haben, als Begleiter des Propheten s.a.w. zu sein? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu Abu Bakr as-Siddiq und er klopft in einer Zeit, wo er ihn eigentlich nicht besucht, in Dhahira Zeit. Da wo die Sonne in der Mitte vom Himmel ist, sehr, sehr heiß. Und er kommt zu ihm. Er sagt ihm, ja Rasulullah, komm rein. Er sagt ihm, nein. Er sagt ihm, nein, ja, es gibt nur meine Tochter. Es ist nur meine Familie, das ist auch deine Familie. Er sagt ihm, nein, bleib hier. Er sagt ihm, was ja Rasulullah? Und dann guckt er auf seine Augen. Er sagt ihm, As-Suhba! As-Suhba! As-Suhba! Bin ich dein Gefährte? Bin ich dein Begleiter? Bin ich dein Begleiter? Er sagt ihm, As-Suhba! As-Suhba! As-Suhba! Die Begleitung, die Begleitung, die Begleitung! Aisha erzählt, sie kam raus. Wallahi sagt, niemals hat meine Auge gesehen, wie ein Mensch so aus lauter Freude so heult und weint, wie Abu Bakr as-Siddiq in diesem Moment. Er hat so wie ein Kind geweint, geweint von Freude, dass er nur sein Begleiter ist. Da kommen wir aus der Auswanderung. Wie hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam behandelt? Er sagt, Hadith ist sahih bei Bukhari und Muslim. Irtahanna min Makkah wa sarayna laylatana wa yawmana hatta adharna. Wir waren bei der Auswanderung von Mekka und wir waren die ganze Nacht unterwegs und ganzen Tag und dann kamen wir zur Dhuhrzeit, also Mittag. Und dann müssen wir mal uns ein bisschen einen Ort suchen, wo wir uns was erholen können. Faramaytu bi basari. Dann habe ich geguckt, ob ein Platz gibt, wo ein Stein ist. Es war gar kein Stein, nix. Und dann sah ich einen Ort, wo Steine sind. Das sind große Steine. Und dann sind wir dahin gegangen. Ataytuha. Also ich kam zu diesem großen Stein. فَنَظَرْتُ بَقِيَّةَ ظِلِّ لَهَا. Und dann sah ich ein bisschen Schatten, was noch da ist. Ein bisschen. Ja? Und dann sagt er, فَسَوَّيْتُهُ. Ich habe das schon gereinigt. Ja? ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ich habe ihn eine Decke gemacht. Eine Decke hingelegt. ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اِضْطَجِعْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. Dann sagte ich ihm, lege dich hin, o Gesandter Allahs. فَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِي. Und dann bin ich weggegangen, um zu gucken, ob es was ist, ob jemand da ist und so. Auf einmal sah ich einen Mann, einen Schafhüter, der in unsere Richtung kommt. Und ich glaube, dass er auch deswegen kommt, weil er auch einen Schattenplatz braucht. Und als er zu mir kam, dann fragte ich ihn, Liman anta ya Ghulam? Wer ist dein Herr, o Ghulam? Er sagt ihm, der so und so von Quraysh. Dann wusste ich, wer er ist. Und dann habe ich ihm gesagt, Hal fi ghanamika bil laban? Haben deine Schafe ein bisschen Milch? Dann sagte er, Naam, ja, ja. Qultu fa hal anta halibul labanan? Also wollte von ihm kaufen, dann melke uns, ja, melken heißt das, ja. Melke uns mal Laban. Qala, okay, Naam. فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاتًا مِنْ غَلَمِي. Dann habe ich ihn befohlen, dann hat er ein Schaf genommen und dann hat er dann gemolken. فَحَلَبَ لِي كَثْبَةً مِنْ لَبَنْ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ. Unsere Vereinbarung. صلى الله عليه وسلم إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةً. Dann habe ich ihm so einen Schüssel mit Stoff geklebt und auf diesen Schüssel und auf dem oberen Teil, dass er davon auch trinkt, habe ich ihn alles vorbereitet. Und dann فقال فحلبني وأجعته فصببت على اللبن حتى برد أسفله. Dann habe ich den Milch gelassen und dann kam ich zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat sich da hingelegt und in der Zeit wacht er auf. فقلت له اشرب يا رسول الله. O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam. Trink. Fashariba. Washariba. Washariba hatta rawait. Hatta radit. Passt auf jetzt, was ich sage. Diesen Satz ist sehr wichtig. Wallahi, die ist so geschrieben. Dann hat er getrunken, bis mein Durst weg war. Warte mal, was hast du dann gesagt? Nochmal. Er hat getrunken, bis mein Durst weg war. Das war kein Fehler von dem Überlieferer. Das ist seine Psyche. Hängt an der Psyche von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat getrunken, bis mein Durst weg war. Also ich habe schon getrunken, heißt das. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam getrunken hat. Diese Stufe hat er erreicht. Fashariba hatta rawait wa fi riwaya hatta radit. Nicht nur, auch bei seinem Vater. Als sein Vater Abu Quhafa nach dem Fath, nach der Eroberung von Mekka, er kam, um den Islam anzunehmen. Fa'akhadahu Sayyiduna Abu Bakr, der hat ihn genommen. Wa dhahaba bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, er hat ihn gebracht zu dem Gesandten Allahs, damit er sein Islam veröffentlicht. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ya Abu Bakr, hal la tarakta ash-shaykh fi baytihi fa dhahabna nahnu ilayh? Warum lässt du nicht den alten Mann zu Hause, dass wir zu ihm hingehen? Allah, wie bescheiden Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Lass ihn doch, er ist alt. Dann sagte Abu Bakr: La anta ahaqqu an yu'ta ilayka ya Rasul Allah. Du hast das Recht, dass man zu dir kommt, ja Rasulallah. Zu dir wird gegangen, nicht dass du zu den Leuten gehst. Und dann, Abu Quhafa, sein Vater hat den Islam angenommen. Fabaka, Abu Bakr al-Siddiq. Er hat geweint, Abu Bakr al-Siddiq. Die Leute haben gedacht, er weint für seinen Vater. Also, dann sagten sie, Hada yawmu farha, das ist ein Tag der Freude. Du musst dich freuen, statt dass du weinst. فأبوك أسلم ونجا من النار فما الذي يبكيك؟ Dein Vater ist doch Muslim geworden und er ist gerettet von der Hölle. Was bringt dich zum Weinen? Dann sagte Abu Bakr al-Siddiq: لأني كنت أحب أن الذي بايع النبي الآن ليس أبي ولكن أبو طالب لأن ذلك كان سيسعد النبي أكثر. Er sagt bei Allah: Ich habe mir in diesem Moment gewünscht, dass derjenige, der zum Islam übertritt, nicht mein Vater ist, sondern der Onkel Abu Talib. Warum? Damit Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich darüber freut. Allahu Akbar. Auch in der Zeit der Freude, er will, dass er sich freut, mehr als er. Dass er erstmal hat und dann ich. Das ist die richtige Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sehen wir, ein Mann von den Ansar, von den Medina-Bewohnern, der kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihn so sehr geliebt und er sagt ihm: Bei Allah, du bist für mich der Geliebteste, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und sogar lieber als mich, als meine Nafs und als meine Kinder und als meine Frau und als mein Besitztum. Walaula anni atik fa'arak la dhanantu anni sa'amut. Er sagt, wenn ich nicht zu dir jeden Tag kommen würde, dann denke ich, ich werde sterben. Ich kann das nicht aushalten. Ich werde sterben. وَبَكَ الْأَنْصَارِ. Dann hat er geweint, diese Gefährte. Dann sagte er ihm, sallallahu alaihi wasallam, er sagt ihm, مَا أَبْكَاكَ, warum weinst du? قَال, ذَكَرْتُ أَنَّكَ سَتَمُوتُ وَنَمُوتُ فَتُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَنَحْنُ إِنْ دَخَلْنَا الْجَنَّةِ. Er sagt ihm, wenn ich zu Hause bin, dann denke ich mir, dass du sterben wirst und dass ich auch sterben werde und dass du im Jenseits in hohen Stufen des Paradieses bist und dass ich in anderen Stufen bin und dass ich dich nicht mehr sehen kann. Der Prophet Sassim sagte nichts. Jibril a.s. kam persönlich mit der Aya Nummer 70. Diese Aya ist für diesen Hadith. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Derjenige, der Allah gehorcht und seinen Gesandten gehorcht, das sind diejenigen, die Allahs Gnaden bekommen haben. Und sie werden am Tag der Auferstehung mit den Propheten sein. Allah, was für eine schöne Botschaft für uns. Wir müssen nur das erfüllen. Sie sind mit den Propheten und mit den aufrichtigen Siddiqin und mit den Zeugen, Ash-Shuhada, und mit den tugendhaften, frommen Menschen. Und wie schön ist diese Begleitung dort, dass du solche Leute dort begleitest und dass du mit ihnen, das ist das Schönste, was du haben kannst. Als er das gesagt hat, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, Abschir, Abschir, dann freu dich darüber. Freu dich darüber. Derselbe Hadith ist passiert auch mit Tauban. Sawad radiallahu anhu, in einer Schlacht von Uhud, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam in den Reihen von den Kämpfern, damit er sie gerade macht. Und auf einmal hat Sawad extra mit Absicht sich von der Reihe nach vorne. Die Reihe kommt so, aber er kommt nach vorne. Er macht die Reihe nicht gerade. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt mit so einem kleinen Stock. Der macht so und so und so und so und so. Und dann kam er zu Sawad. Er macht ihm, geh mal nach hinten. Er bewegt sich nicht. Er macht ihm so, er bewegt sich nicht. Und dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben. So, weil Kampf und Kampfschlacht, da muss man, da gibt's. Dann hat er ihn so geschlagen. Er sagt ihm, ja Rasulallah, du hast mich hier geschlagen. Ich möchte mein Recht haben. Ich möchte mein Recht haben. Er sagt ihm, Aujatani ya Rasulallah, du hast mir wehgetan, oh Gesandte Allahs. وَقَدْ بَعَثَكَ اللَّهُ بِالْحَقِّ, und Allah hat dich gesandt mit der Wahrheit. Dann sagt er ihm, gib mir die Wiedervergeltung. Ich möchte die Wiedervergeltung. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Bauch gezeigt, freigemacht. Er hat seinen Bauch gezeigt und er sagt ihm, اِقْتَصَّ يَا سَوَّاد, nimm deine Wiedervergeltung, o Sawad. Was hat Sawad gemacht? Er kam runter auf seinen Bauch und er hat ihn umgefasst und ihn mit seinem Gesicht und mit seiner Haut auf dem Bauch des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und als sie ihn gefragt haben, dann hat er gesagt, ich wollte, dass der letzte Geruch und die letzte Berührung, bevor ich sterbe, dass das die Berührung mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. La ilaha illallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam liebt euch. Liebt uns. Er war einmal, Hadith ist auch authentisch, zusammen mit seinen Gefährten. Hadith bei Tabarani und Bukhari in seinem Buch At-Tarikh und bei Al-Hakim. Al-Hakim hat das als authentisch bezeichnet und Al-Dhahabi hat ihn auch bestätigt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Subh-Gebet gebetet. Und sagte zu den Leuten, ja, Johannes, oh ihr Menschen, man a'jabul khalqi imana, wer ist am meisten von den Geschöpfen Allahs in Sache Glaubens zu bewundern? Wer ist unter den Geschöpfen Allahs zu bewundern, wenn es um Glauben geht? Dann sagen sie, die Engel, al-Malaika, ya Rasulallah, die Engel. Er sagt, hä? Warum sollen sie nicht Allah fürchten? Warum sollen sie nicht den Glauben haben? Und sie sehen alles. Sie sehen seine Macht. Klar, es ist selbstverständlich, dass sie einen hohen Glauben haben. Nein, nein. Dann sagen sie, فَالنَّبِيُّون, also die Propheten, ja Rasulallah. Dann sagt er, كَيْفَ لَا يُؤْمِنُ النَّبِيُّونَ وَالْوَحْيُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ, warum sollen sie nicht diesen Glauben haben, die Propheten, und die Offenbarung kommt von dem Himmel auf sie? Klar, lass mal, wen bewunderst du am meisten? Dann sagen sie, ja, wir? Ja, was bleibt noch? Die sind die Gläubigen, einzigen. Also wir, ja, Rasulallah. Fa'ashabuk, ja, Rasulallah. Und dann sagt er, كيف لا يؤمن أصحابي وهم يرون ما يرون? Warum sollen meine Gefährten nicht so einen Glauben haben und sie sehen das, was sie gesehen haben? Er meint damit die Wunder und alles, was Allah Ta'ala und die Offenbarung kommt in ihrer Zeit und Muhammad ist in, sallallahu alaihi wasallam, ist in ihren Reihen. Dann sagte er ihnen, لكن أعجب الناس إيمانا. Die meisten Menschen oder die meisten Geschöpfen, die man bewundert, wenn es um Glauben geht, Unas, Menschen, yaji'una min ba'di, sie kommen nach mir, sie werden nach mir kommen, wa yu'minuna bi, und sie glauben an den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, wa lam yarawni, obwohl sie mich nicht gesehen haben, ulaika ikhwani, die sind meine Brüder. Freut euch! Die sind meine Brüder! Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gibt uns eine Auszeichnung. Wir müssen in der Lage sein, solche eine Auszeichnung erstmal in Hand zu nehmen. Einmal saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, ishtaqtu ila ahbabi. Ich sehne mich nach meinen Geliebten. Dann sagt er, sagen sie zu ihm, wer sind deine Geliebten, o Gesandte Allahs? Sallallahu alaihi wasallam. Sind wir das? Er sagt, nein, ihr seid Ashabi, ihr seid meine Gefährten. Dann sagen sie, und man hum ahbabuka, ya Rasulullah. Wer sind deine Geliebten, o Rasulullah? Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, ahbabi, hum aunasun ya'tuna min ba'di, yu'minuna bi, wa yusaddiquna bi, wa lam yarawni. Das sind Leute, die nach mir kommen. Und sie werden an dem Gesandten Allahs, an mir glauben, obwohl sie mich nicht gesehen haben. Das sind meine Geliebten. Die Belohnung von jedem einzelnen von ihnen ist 70 Mal und 70-fache Belohnung als eine von euch. Huf! Allahu Akbar! 70-fache Belohnung bekommst du. Aber trotzdem, wie bringen wir mal die Hadithen zusammen, wo Muhammad s.a.w. sagt, die besten Menschen aller Zeiten sind meine Generation und die nächste und die nächste und die nächste? Natürlich sind sie die besten, aber wie? Wie bringen wir die Hadithen zusammen? Du mit deinem Lohn, mit deinem Konto, mit alles, was du gesammelt hast, du steckst als Einzelzelle in dem Konto von Abu Bakr Siddiq und Umar und die Gefährten. Weißt du warum? Weil ohne sie wärst du gar nicht Muslim gewesen. Verstanden? Dann mach ruhig 70-fache, 70-fache, 70-fache und alle diese 70-fache bekommen sie sowieso. Alles klar? Aber trotzdem, die Belohnung haben wir. Alhamdulillah. Allah Ta'ala gibt. Subhanallah. Dann kommen wir, liebe Brüder, weiter. Nicht nur die Menschen haben Muhammad s.a.w. geliebt. Auch Al-Jamad. Wie nennt man Al-Jamad? Die Gegenstände. Oder Materie. Die Gegenstände. Allah, was sagst du da? Wir erzählen hier nicht Fabeln. Alhamdulillah. Jeder Gesandte hat uns unter seinem Volk Wunder, die er erbracht hat. Und daran glauben wir fest, solange das mit authentischen Quellen kommt. Und das ist authentisch. Ohne zu diskutieren. Der Prophet ﷺ hatte die ganze Zeit sich hingelehnt. Wenn er predigt, er lehnt sich hin auf einen Palmenstamm. Der war in der Moschee. Er lehnt sich hin und dann predigt er. Genauso, wenn man hier auf einen Stuhl sich hinlehnt. Dann haben die Gefährten gesagt, ja, Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam. Lass uns mal bitte für dich einen Minbar machen, wo du steigen kannst und wo, damit wir dich alle sehen. Macht, was ihr wollt. Dann haben sie gemacht, als der Prophet zum Minbar kam. Wallahi, sie erzählen, wallahi, wir haben das Weinen von dem Palmenstamm gehört. Alle Gefährten haben das Weinen von dem Palmenstamm gehört. Wie? Es weint? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam mit seinen gesegneten Körper und mit seinen gesegneten Hand. Und er umarmt diesen Palmenstamm, bis diese Laute wegverschwunden ist. La ilaha illallah. Ein Gegenstand kann sogar besser als du sein. Pass auf. Liebst du den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam? Lieben wir den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam? Eine Frage. Damit du weißt, ob du ihn liebst oder nicht, stelle deine Religion und deine Handlung auf der Waage des Islams. Oder an das Beispiel kommen wir später. Weil wir haben noch was zu besprechen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war unter seinen Gefährten so einer geehrt, geliebt. Ali radiallahu anhu wurde gefragt, كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Wie war eure Liebe zu Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Wie war eure Liebe zu ihm? Dann sagte er, كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأمهاتنا ومن البر ومن الماء البارد على الظمأ. Er war für uns sogar lieber als unsere Kinder und unser Besitztum und unsere Frauen und sogar als das kalte Wasser in der Durstzeit. So hat er die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben. Amr ibn al-As selber, worüber wir erzählt haben vorhin, er hat ihn so sehr geliebt, dass er gesagt hat, als er beim Sterben war, er sagt, dann wurde er gefragt, ما كان أحد لا إزاكت ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه keinen habe ich mehr geliebt als der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم und keiner hat diesen Wert und diese Ehre in meinen Augen erreicht als der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ Und niemals habe ich das verkraften können. Niemals habe ich das verkraftet, dass ich ihn mit meinen Augen sehe und dass ich das Sehen auf ihn fixiere. Das habe ich niemals gekonnt. Er konnte ihn nicht sehen. Und dann sagt er, وَاللَّهِ لَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتْ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِي مِنْهُ Wenn ihr mich fragt, beschreibt uns genau, wie der Prophet sallallahu alaihi aussah. Sallallahu alaihi wasallam. Ich kann das nicht. Ich werde das nicht so gut machen, weil mein Auge bei ihm nicht so viel fixiert war. Allah. Was ist das von einer Liebe? Was ist das von einem Respekt, dass man ihn nicht in lange Zeit blicken kann? Subhanallah. Khubayb. Und Khubayb ist eine bekannte Persönlichkeit. Der wurde von Quraysh festgenommen. Von den Muslimen. Allahu Akbar, eine Beute. Und in einer Zeit, wo die Muslimen unterdrückt waren, getötet, ermordet und vernichtet waren, dann haben sie ihn genommen. Komm her! Und dann wollten sie ihn töten, kreuzigen oder töten. Dann sagt er, bitte, lass mich mal bitte vorher beten. Zwei Raka beten. Sallima! Shit! Bete, wie du willst und wann du willst, was du willst. Dann hat er zwei Raka gebetet und dann hat er Salam gesagt, bei Allah, wenn ihr nicht behaupten würdet, dass ich Angst habe, deswegen habe ich das Gebet lang gemacht, dann hätte ich noch länger gemacht. Aber ich habe es kurz gemacht, damit ihr nicht so denkt, ich habe Angst um Tod. Nein, es geht nur um Gebet, ich will nur beten. Ja? Und dann haben sie wollten ihn töten. Er sagt, Zanaha an dinik. Lass den Islam, tritt aus, gleich kriegst du die Vergebung. Er sagt, nein, das tue ich nicht. Dann sagten sie ihm, وَهَلْ تُحِبُّ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ فِي بَيْتِكَ Wird dir jetzt das gefallen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam in deinem Platz ist und du bist unter deiner Familie zu Hause? Wünschst du dir das? Dann sagt er, وَاللَّهِ ما أحب أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا جالس في بيتي. By Allah, es wird mir das nie gefallen, dass Muhammad صلى الله عليه وسلم von einem Stichdorn berührt wird und dass ich zu Hause unter meinen Kindern sitze. Auch in diesem Niveau. Und dann sagen sie, ارجع يا خبيب, ارجع يا خبيب. Er sagt, nein. Und dann haben sie ihn getötet und beim Töten hat er einen wunderschönen Gedichtzeilen gesungen, also erzählt. Er sagt, وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا على أي جنب كان في الله مصرعي. Mich interessiert das nicht, wenn ich als Muslim getötet werde. Auf welche Seite war mein Sterben für Allah? Egal, ob ich so getötet werde oder so. Egal, solange es für Allah ist, mich interessiert das nicht. Wie? Allahu Akbar. Und dann sagte Abu Sufyan, er hat sich gewundert. Dieser Satz wurde auch gestempelt in der Sira. Er sagt, ma ra'aytu min al-nas ahadan يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. Bei Allah, ich habe in mein ganzes Leben nie kein Mensch gesehen, der einen anderen Mensch so liebt wie die Liebe von den Gefährten Muhammad zu Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ja, und dann kommen wir, wo der Prophet صلى الله عليه وسلم nach Medina kam. Alle Leute wollen ihn bei sich zu Hause haben. Ja, Rasulallah, bleib bei mir. Ja, Rasulallah, bleib bei mir. Aber der die Chance und die Ehre besaß und hatte. Wer? Merkt ihr das? Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari. 7 bis 8 Monate hat er nur bei ihm gelebt. Uff, was ist das für eine Ehre? Allahu Akbar. Dann kam er, sallallahu alaihi wasallam, zu ihm. Und er sagt ihm, ja, Rasulallah, hier, mein Haus ist von 2 Etagen. Nimm die obere Etage und lass mir die untere Etage. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er sagt ihm, lass uns unten. Lass uns unten. Das ist leichter für die Menschen, weil die Menschen uns viel zu uns kommen und fragen. Das ist besser. Lass uns unten. Dann sagt er ihm, ja, Rasulallah, er hat darauf bestanden, aber Muhammad sallallahu sagt ihm, lass. Und dann ist er hochgegangen. Er sagte, Abu Ayyub al-Ansari, Wallahi, ich und meine Frau, wir haben die Ecke, in der Ecke gesessen. Und wir haben uns nicht bewegt über die Etage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie konnten sich nicht bewegen. Sagt, beweg dich nicht, du wirst laufen über die Etage von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist unter dir und du wirst mit deinen Füßen laufen. A'udhu billah. Nein, das kann ich nicht verkraften. Das kann ich nicht verkraften. Er konnte nicht laufen. Aber es ist was passiert. In der Nacht, bevor sie schlafen, wollten trinken und da gab es diese Qirab, so ein großer Qirba, wo Wasser kommt, so einen großen Wasserbehälter. Ja, und das ist was kaputt gegangen. Und das Wasser kommt runter. Weil das ist ja Sand und alles. Es wird runterkommen. Weißt du, was sie gemacht haben? Es war eine ganz kalte Nacht. Wir haben unsere Decke genommen und auf das Wasser gemacht und getrocknet, damit kein Tropfen Wasser auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam runterkommt. Im nächsten Morgen bin ich zu Rasulullah gegangen. Ja, Rasulullah, bitte, bitte, hab Erbarmen mit mir. Bitte, ja, Rasulullah, ich möchte nicht. Bei Allah, alladhi. Er sagt, bei Allah, inni. Ich verabscheue das und ich kann das nicht verkraften, dass ich über dich, ja Rasulallah, bin, sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, oben gewohnt. Da erzählt Abu Ayyub al-Ansari, wir haben jedes Mal Essen gemacht und zu dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hochgeschickt. Wenn die Schüssel und die Teller zurückkommen, dann haben wir denjenigen gesagt, wo hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegessen? Von welchem Ort? Dann zeigt er uns und die Restessen von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie gehen von seinem Restessen und von seinem Platz, wo er gegessen hat und sie lecken das, weil sie Baraka, Segen, nach Segen streben. Sie wollen Baraka von seinem Essen und von seinen Händen. Was seine Hand berührt hat, ist gesegnet. Weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam total von oben bis unten gesegnet ist. Alles, jede Zellule bei ihm ist gesegnet. Jeder Zentimeter oder Millimeter in seinem Körper ist gesegnet. Und von dort kommt Heilung, Rechtleitung, Barmherzigkeit, Segen von Allah ta'ala. Er sagt, wo hat er gegessen? Und dann gehen sie und lecken das. Einmal haben wir ihm ein schönes Gericht gemacht mit Knoblauch. Und dann haben wir das oben geschickt. Hinterher kam das Essen so, wie wir es geschickt haben. Uff, was ist passiert? Abu Ayyub al-Ansari geht hoch und sagt ihm, ja Rasulallah. Sallallahu alaihi wa sallam. At-Tawm, haram? Ist Knoblauch haram? Er sagt ihm, la. Walakinni unaji man la tunaju. Nein, aber wenn ich rede mit denjenigen, mit denen ihr nicht redet. Wer ist gemeint? Malaika. Er sieht sie, er spricht mit ihnen. Und Malaika tata'adha. Mimma yata'adha minhu banu Adam. Deswegen, er will immer schön riechen. Er sagt ihm, walakinni akrahu. Akrahu, das heißt, ich verabscheue es. Also ich sehe das nicht. Es ist akrahu. Aber nicht aus religiösen Grund, sondern auch aus diesem Grund. Plus, er nimmt das nicht. Akrahu. Er sagt, ja, Rasulallah, wa ana akrahu ma takrah. Ich verabscheue das, was du verabscheust. So. Egal, was passiert. Du machst das, du verabscheust das, mir ist egal. Wa ana akrahu ma takrah. Das, was du verabscheust, verabscheue ich auch. Egal, was es ist. Deswegen haben sie in der Schlacht seinen Bruder gesehen, ihren Bruder gesehen, der gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam kämpft und einer sucht, wo sein Bruder ist. Warum? Damit er ihn in Schlacht ihn bekämpft, weil er in der anderen Reihe ist. Hier, die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist höher als diese Liebe, die wir normalerweise kennen. Allahu Akbar. Wenn wir mal in das Sira kommen, dann kommen wir zu den Frauen. Die Frauen haben auch was geleistet, wenn es um die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht. Und nicht nur Frauen, wir kommen auch zu den Kindern. Eine Frau von Banu Dinar, von einem Stamm von Banu Dinar, in Uhud, sie hat ihren Mann, ihren Sohn und ihren Bruder verloren, alle tot. Sie kommt, um zu gucken, die Leichen der Muslime, die sagen, das ist dein Mann, der ist tot. Sie sagt ihnen, lasst mich, zeigt mir, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Hallo, dein Mann ist tot. Lass mich davon. Ich möchte nur wissen, was mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam passiert. Dann kommt sie weiter. Hier, dein Sohn ist tot. Sagt mir, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Mada fu'ila bi Rasulillah? Was ist mit ihm passiert? Dann sagen sie ihm, Stopp! Hier, dein Bruder ist auch tot. Sagt, lasst mich davon. Sag's mir, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist. Sie sagen ihr, huwa bi khair. Es geht ihm gut. Er sagt, bei Allah, erst wenn ich ihn sehe. Und dann haben sie sie gebracht, bis sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann hat sie ihn gesehen. Und dann sagte sie zu ihm, Kullu musibatin ba'daka jalal. Jede Unheil, was mich trifft, ja Rasulallah, wenn du nicht getroffen bist, dann ist das so wenig und winzig klein für mich. Hauptsache, du bist da. Hauptsache, du lebst, ja Rasulallah. Sallallahu alaihi wasallam. Auch Urwa, der von Mekka geschickt wurde zu Sulh al-Hudaybiyah, um das Abkommen, Friedenabkommen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu vereinbaren. Wisst ihr, als er zurückkam, wie er die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieb? Er sagt, Inni ra'aytu min ashabi Muhammadin al-ajab, kana idha amarahum ibtadaru amrah, wa idha tawadda'u, kadu yaqtatilun ala wudu'ih, wa idha takallam, khafadu aswatahum indah, وما يحدون النظر إليه تعظيما له أي قوم إني رأيت فوالله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وقال والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. Er sagt, bei Allah, ich war bei den Kaisern von den Römern und von den Persen Und ich war bei dem König von Äthiopien, von Habascha. Und ich war bei den Königen, bei Allah. Ich habe keinen Mensch gesehen, der so eine hohe Ehre und Respekt zeigt vor einem anderen Mensch, als die Gefährten von Muhammad zu Muhammad. Dann erzählt er, wenn er ihnen was sagt, gleich streiten sie, wer das tut. Wer dies tut. Wenn er sagt, Gleichstück wird gemacht. Und wenn er sich wäscht für das Gebet, dann streiten sie sich um den Rest von seinem Wasser, was von seinem Haupt kommt. Alle wollen das Wasser haben, um das auf ihrem Gesicht und auf ihrem Körper zu haben. Das Wasser von, alles authentisch. Alles authentische Quellen. Und dann streiten sie sich um sein Wasser, damit sie das auf ihrem Körper reiben können, um Baraka, nach Baraka zu streben. Und dann sagt er, und wenn er spricht, alle senken ihre Stimme runter. Und sie fixieren niemals das Sehen auf ihn, aus Ehre und Respekt zu ihm. Und dann sagt er, und wenn er spuckt, sein Spuck erreicht nicht den Boden, weil sie sich darüber streiten, wer sein Spuck zu sich hat. Und damit er das auf seinem Gesicht und auf seinem Körper reibt. Wo findest du das? Wir sagen das, das ist die Liebe von Sahaba zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gesegnet. Von oben bis unten sallallahu alaihi wasallam. Und das haben sie mit ihm gemacht. Kommen wir zu den beiden Kindern. Einmal bei Badr. Umar oder Abdurrahman ibn Auf stand in den Reihen. Sie bereiten sich für den Kampf. Auf einmal sagt Abdurrahman ibn Auf, auf meiner rechten Seite und auf der linken Seite zwei Jünglinge. Also vielleicht 14, 15 höchstens. Ha? Zwei Jünglinge. Fatayan, Al-Fata. Al-Fata ist nicht wie, Al-Fata ist immer zwischen 10 bis 14. Das ist Fata. Ha? Und dann waren sie neben mir. Und auf einmal sagt mir einer von rechts, Ja, Onkel. Er sagt ihm was? Er sagt ihm, Erini Abu Jahl, zeig mir bitte, wo Abu Jahl ist. Im Schlachtkampf jetzt, im Schlachtort. Zeig mir bitte, wo Abu Jahl ist. Fakultu, Ibn Achi, o Sohn meines Bruders, so hat es eine Redewendung. Vermattas Na'ubi, was willst du von Abu Jahl? Du ein Kleiner, was willst du von Abu Jahl? Guckst mal die Liebe, guckst mal die Antwort. Kal, Ukhbirtu, annahu yasubbu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Es wurde mir berichtet, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt und beschimpft. Bei Allah, wenn ich ihn sehe, dann wird mein Schatten seinen Schatten nicht verlassen, erst wenn er stirbt oder wenn ich falle. Und dann habe ich mich gewundert vor dieser Aussage. Und auf einmal macht der andere links. Ja, Onkel. Er sagt, was bist du auch? Arini Abu Jahl. Zeig mir, wo Abu Jahl ist. Was willst du auch von Abu Jahl? Er sagt ihm, es wurde mir berichtet, guck mal, wie die Kinder miteinander, es wurde mir berichtet, dass er den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, beschimpft und beleidigt. Bei Allah, mein Schatten wird sein Schatten nicht verlassen, erst wenn er fällt oder wenn ich falle. Und dann, während der Schlacht, dann sagt er ihnen, da ist Abu Jahl, da. Dann haben die beiden, Ala Tarayan, seht ihr nicht? Hada Sahibukuma, das ist euer Freund. Allah ist das Alani Alam, wonach ihr gefragt habt. Und dann kamen sie zu ihm. Beide haben ihn geschlagen und dann haben sie ihn getötet. Und dann kamen sie zu dem Gesandten Allahs. Ja, Rasulallah. Einer sagt, ich habe Abu Jahl getötet. Der andere sagt, ja, Rasulallah, ich habe Abu Jahl getötet, nicht er. Der andere sagt, nein, ja, Rasulallah, ich habe ihn getötet. Der Lehrer, der Pädagoge, wie er weiß, wie er mit den Kindern umgeht. Er sagt ihm, sagt mal, habt ihr eure Schwerte schon vom Blut gereinigt? Die sagen, nein, noch nicht. Dann zeigt mir eure Schwerte. Und als sie ihm gezeigt haben, beide Schwerte waren mit Blut. Dann hat er gesagt, kilakuma qatala. Ihr beide, ihr habt ihn getötet. Alles klar. Okay. Ihr habt beide ihn getötet. Subhanallah. Die Liebe hat die Kinder erreicht. Bis zu diesem Ort. Und nicht nur. Auch in diesem Schlacht. Die Sahaba radhiyallahu anhum haben ihm gesagt, Ya Rasulallah, hadihi amwaluna, sallallahu alaihi wasallam, bayna yadayk, fahkum fiha bima shi'. Das sind alle unsere Gelder in deinen Hand. Mach, was du willst und richte, womit du willst. Wa hadihi nufusuna bayna yadayk. Und das ist unsere Nufus und unsere Seelen. Ya Rasulallah, wenn du das Meer mit uns rüberfährst, dann werden wir mit dir gehen. Und wir werden mit dir kämpfen und wir werden von vorn und von rechts und von links kämpfen. Ya Rasulallah, wir werden alles für dich tun. Ya Rasulallah, sallallahu alaihi wasallam. Ich sehe gerade, dass die Zeit angekommen ist. Leider habe ich 13 Merkmale vorbereitet, was die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt. Wie sind die Merkmale um den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass das heißt, dass du ihn liebst? Es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Vielleicht machen wir das in Berlin und dann vervollkommnen wir die beiden, inshallah ta'ala, oder durch E-Mail kann ich das vielleicht, aber das ist letztendlich das wichtigste Teil. Jetzt komme ich nur das zum Beispiel, der dieser Teil zusammenfasst. Stell dir mal vor, du hast den Propheten sallallahu alaihi wasallam jetzt bei dir als Gast zu Hause, in deiner Wohnung. Stell dir mal vor, er ist bei dir in deiner Wohnung für eine Woche. Für eine Woche ist er bei dir. Und dann sieht er, dass du nicht zum Fajr-Gebet aufstehst. Und er sieht, dass du deine Zeit für Filme und Internet und für deine Gelüste verbringst. Er sieht, dass du den Koran nicht liest. Er sieht, dass du nicht nach der Sunna schläfst, mit der Sunna isst, nach der Sunna lebst. Er sieht, dass deine Kinder nichts von Islam kennen, nichts von Islam wissen. Und stellt euch mal vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht, dass deine Frau weit weg vom Islam ist. Er sieht, dass ihr eure Zeit nur für leeren Dingen verbringt. Er sieht, sallallahu alaihi wasallam, dass du ihn nicht erwähnst, dass du kein Hadith über ihn liest, dass du deine Zeit für Dunya machst, dass dein Charakter mit deiner Frau schlecht ist, dass dein Charakter mit den Menschen schlecht ist. Stell dir mal vor, guck und mach dieses Bild bei dir. Wenn du bestanden hast, dann weißt du, dass du ihn liebst. Und wenn das der Fall ist, dass du deine Religion vernachlässigst, dann, dass du nicht nach dem Islam lebst, dass du nur heuchlerst, dass du zu Hause ein ganz anderer Mensch bist, dann wisse, dass du Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht liebst. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Möge Allah uns verzeihen. Ja Allah, ja Allah, wir bitten dich. Du bist der Barmherzige, der Allerbarm. Du bist der Allverzeiher. Du bist der Allwissende. Ja Allah, gib in unseren Herzen, schenke uns die Liebe zu dem Gesandten Allah. Ja Allah, verstärke diese Liebe in unseren Herzen. Ja Allah, lasse uns von denjenigen, die nach seiner Methodik leben, nach seiner Sunna streben, nach dem Islam leben und ihn befolgen. Ja Allah, ja Allah, stärke diese Liebe, dass wir ihn am Tag der Auferstehung im Paradies sehen und dass wir mit ihm im Paradies sitzen und dass wir ihn mit ihm unterhalten und dass er uns sieht. Ja Allah, lassen den Propheten sallallahu alaihi wasallam für uns die Fürsprache geben. Ja Allah, lasse den Propheten sallallahu alaihi wasallam uns lieben. Ja Allah, lasse den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf uns Wohlgefallen haben. Ja Allah, Lasse den Propheten sallallahu alaihi wasallam sich über unsere Religion freuen, dass wir ihm folgen und dass wir auf seinem Weg bleiben und dass wir niemals den Islam verlassen und dass wir immer besser und besser werden. Ja Allah, gib dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Briefe, dass wir auf seinem Weg sind, dass wir nach seiner Sunna streben, dass er für uns lieber ist als alles, was wir besitzen. Ja Allah, mach diese Liebe so stark, dass er der meistgeliebteste Geschöpfe für uns ist. Ja Allah, lasse uns seine Sunna lernen. Ja Allah, mache uns wissend in seine Sunna und in dem Koran. Ja Allah, erziehe unsere Kinder und unsere Verwandten und Nachkommenschaften nach dem Islam und nach der Sunna des Propheten. Ja Allah, einige die Muslime auf die Liebe zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja Allah, einige uns auf seinen Weg. Ja Allah, bringe den Abscheu und den Hass und Neid von unseren Herzen gegenüber unseren Brüdern. Ja Allah, reinige unsere Herzen. Ja Allah, unsere Herzen sind verschmutzt mit Neid und mit Abscheu. Ja Allah, gib uns die Barmherzigkeit, dass wir mild und dass wir gütig zu den Muslimen werden. Ja Allah, erbarme dich unser. Ja Allah, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli alayhi fil akhirin. Wa salli alayhi fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma ajzihi anna khayra al-jazaa. اللهم إنا نشهد أنه بلغ رسالتك وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيلك حتى أتاه اليقين. اللهم إنا نشهد أنه أخرجنا بإذنك من الظلمات إلى النور، ما ترك شيئا حراما إلا وحذرنا منه، وما ترك شيئا طيبا مستحبا إلا ودعانا إليه. اللهم اجعلنا لسنته مقتفين وعلى أثره ماشيين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.